Das ist die erste Strophe, erste Lied. Hier auf Deutsch, beste Beat. Ich lasse alles raus, was mir auf dem Herzen liegt. Ich bin gekommen nach Deutschland, doch hatte keine Freunde. Und wenn ich ehrlich bin, habe ich keine Freunde. Bis heute, ich meine deutsche Freunde. Doch das Problem liegt an euch. Mich hat da keiner eingeladen, weil ich konnte kein Deutsch. Keiner von euch hat mich gefragt, was machst du heute Abend? Keiner von euch wollte mir helfen bei den Hausaufgaben. Wir sind ja ganz allein gefangen zwischen zwei Kulturen. Das alles hinterlässt in meine Seele tiefe Spuren. Es gibt die wenigen Menschen, die meine Brüder verstehen. Deswegen wollen Ausländer keine Gesetze wahrnehmen. Nur seit der Zeit sind 8 Jahre vergangen. Aber ich stell mir immer noch diese Fragen. Wer bin ich eigentlich hier und ist die, wer ich war? In Deutschland bin ich Russ und da war ich ein Deutscher. Wo bin ich, was bin ich, wer bin ich hier? Ich bin ein freier Mensch, doch gefangen wie ein Tier. Keiner kann mir sagen, ob ich Russ oder Deutscher bin. Egal was jeder sagt, wir machen unser Ding. Wo bin ich, was bin ich, wer bin ich hier? Ich bin ein freier Mensch, doch gefangen wie ein Tier. Keiner kann mir sagen, ob ich Russ oder Deutscher bin. Egal was jeder sagt, wir machen unser Ding. Was bin ich? Was? Bin ich Russe oder Deutscher? Da bin ich geboren, heute lebe ich hier in Deutschland. Bin ich nur ein Aussiedler, der seine Sprache verliert? Oder bin ich in die Heimat wieder zurückgekehrt? Oh nein, das kann auch nicht wahr sein. Hier bin ich unerwünscht, wo ist es mein Heim? Seit 8 Jahren lebe ich in diesem Land. Ich kann mich noch erinnern, als meine Seele keine Ruhe mehr fand. Meine Tränen waren wie Sand, ich war hier nicht willkommen und ich hab es gleich erkannt. Wieso werde ich gehasst? Wo liegt denn das Problem? Wir sind hier hingezogen, um das normal zu leben. Ich verweigere die Gewalt, indem ich Lieder produziere. Ich verteile meine Liebe, doch was kriege ich von dir? Ich verwalte keinen Hass, ich verbreite Freundschaft. Wer bin ich nun? Russe oder Deutscher? Wo bin ich, was bin ich, wer bin ich hier? Ich bin ein freier Mensch, doch gefangen wie ein Tier. Keiner kann mir sagen, ob ich Russe oder Deutscher bin. Egal was jeder sagt, wir machen unser Ding. Wo bin ich, was bin ich, wer bin ich hier? Ich bin ein freier Mensch, doch gefangen wie ein Tier. Keiner kann mir sagen, ob ich Russe oder Deutscher bin. Egal was jeder sagt, wir machen unser Ding. Ich sitze im Bus seit 1000 Kilometer. Die neue Heimat naht und ich merke, es wird kälter. Was erwartet mich, wer wartet dort auf mich? Meine Mutter lacht, doch hat Tränen im Gesicht. Denn sie hat im Leben so ziemlich viel gesehen. Sie wusste, in Moldawien werde ich kriminelle Wege gehen. Deswegen hat sie das gemacht, diesen Schritt gewagt. Für mich die Heimat zu verlassen, doch hat sich niemals beklagt. Ich habe vorgenommen, es für sie zu schaffen. Ehrgeiz, Mut und Wille, das sind meine Waffen. Statt politischen Programm müsst ihr etwas Liebe schenken. Ich bring sie erst dazu, über Minderheiten nachzudenken. Ihr wollt keine Gewalt, dann gibt es etwas Zeit. Denn seit 45 Runden in der Ewigkeit 20 Millionen und der Krieg war noch wie gestern. Trotzdem baue ich eine Brücke zwischen Ost und Westen. Wo bin ich, was bin ich, wer bin ich hier? Ich bin ein freier Mensch, doch gefangen wie ein Tier. Keiner kann mir sagen, ob ich Russe oder Deutscher bin. Egal was jeder sagt, wir machen unser Ding. Wo bin ich, was bin ich, wer bin ich hier? Ich bin ein freier Mensch, doch gefangen wie ein Tier. Keiner kann mir sagen, ob ich Russe oder Deutscher bin. Egal was jeder sagt, wir machen unser Ding. Keiner kann mir sagen, ob ich Russe oder Deutscher bin. Egal was jeder sagt, wir machen unser Ding. Punkt.